Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann der RIAS mit der Krimireihe Es geschah in Berlin. Diese Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der RIAS bis 1972. Heute geht es um Betrüger. Der eine, ein Autohändler, bewegt sich geschickt im Dickicht von Zulassungen, Gebrauchtfahrzeugen und nicht gehaltenen Versprechungen. Hören Sie Folge 463, ausgestrahlt am 22. Oktober 1969. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Zurückbleiben, der Wagen ist besetzt. Ja, bleiben Sie doch zurück, meine Dame, verstehen Sie denn kein Deutsch? Das ist schon der dritte Bus, der mich nicht mitnimmt. Jeden Tag dasselbe Theater. Man kommt immer erst mit dem vierten, fünften Bus mit. Tja. Und dann noch alle Augenblicke den Fahrpreis erhöhen. Naja, bei solcher Nachfrage. Was mischen Sie sich denn ein? Was? Sie haben es doch wohl gar nicht nötig, mit dem Bus zu fahren, so wie Sie aussehen. Oh. Aber Ihnen haben Sie wohl den Führerschein abgenommen, nicht? Dann nehmen Sie unser einen noch den Platz weg. Na, hören Sie mal. Lass doch, Edgar. Lass, komm, wir gehen ein Stück zu Fuß. Ja, aber... Komm schon. So eine Ziege. Eine Unverschämtheit ist sowas. Die Frau war nervös, bist du schließlich auch mal. Ach, jetzt bin ich's wieder, was? Wollen wir doch mal ehrlich sein, Edgar. So Unrecht hatte sie gar nicht mit ihrer Bemerkung. Hm. Wir könnten doch längst einen Wagen haben. Selbst die Müller nebenan hat schon einen. Ja, einen gebrauchten. Na und? Ich dachte, du wolltest bloß immer das allerneueste Modell haben. Ach Quatsch, das wird ja auch mal alt. Die Wahrheit ist doch, dass du nicht den richtigen Mumm hast. Was? Ja, wahrscheinlich traust du dich gar nicht zu fahren. Na, du machst mir ja Spaß. Ach, weißt du, ohne Auto ist das auf die Dauer nichts. Man blamiert sich ja schon vor manchen Leuten. Na, dann tu ja doch den Gefallen, Edgar. Das sagst du so, Hermann. Und wie geht's dann weiter? Dann will sie auch einen Führerschein machen und dann zahle ich dauernd Reparaturen. Nee, das musst du von vornherein ausmachen. Jeder kommt ja seinen Schaden selber auf. Das habe ich damals auch so gemacht. Du bist ja inzwischen geschieden, Hermann. Ist das nicht eine Aussicht? Aber im Ernst, Edgar, geh doch mal zu dem Horst Rastenbollen. Den kenne ich ganz gut. Der hat eine Gebrauchtwagenhandlung. Alles prima Objekte. Da wirst du nicht übers Ohr gehauen. Wie heißt der Mann? Rastenbollen. Horst Rastenbollen. Der hat seinen Platz in der Lessingallee. Da kaufst du gut. Sie können zahlen, wie Sie wollen. Natürlich auch in Raten. Besser fahren Sie natürlich, wenn Sie die Kaufsumme auf einmal hinlegen können. Wieso? Wenn ich den Wagen hier nehme, den Sie mir so empfehlen... Der ist doch ausgezeichnet und für 3,5 Mille geradezu geschenkt. Ja, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, wenn ich mit dem Wagen gut fahre, dann liegt es doch an der Maschine. Nicht nur an der. Auch das Fahrgestell und die Karosserie sind noch prima. Na also, dann ist es doch egal, ob ich ihn in bar bezahle oder in Raten. Das habe ich ja schon gesagt. Das steht in Ihrem Belieben. Aber Sie meinten, ich fahre besser, wenn ich alles gleich bezahle. Sie sind ja sehr witzig. Naja, es sollte ja auch bloß ein Witz sein. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich zahle Ihnen 2000 Bar, den Rest in 3 Raten à 500. Einverstanden. Vorausgesetzt, ich kann mir den Wagen morgen Mittag abholen. Ja, bitte, das geht. Fein, dann machen wir das Geschäft, ja? Du hör mal. Hm? Ich mache heute früher Schluss. Können wir uns in der Stadt treffen? Treffen in der Stadt? Wozu denn? Wir können uns doch mal treffen, findest du nicht? Ja, aber was hast du denn vor? Das sage ich noch nicht. Vielleicht eine kleine Überraschung, oder eine große. Ach, deine Überraschung kenne ich, Edgar. Du hast einen Laden entdeckt, wo man billig Unterwäsche kaufen kann oder sowas. Na ja, meistens kommst du doch dann mit irgend sowas an, ne? Also, du willst nicht. Auch gut. Wer sagt denn das? Wart doch mal. Ich muss jetzt gehen. Wenn du Lust hast, um 2 bei Kanzler. Wenn nicht, dann nicht. Na, was sagen Sie? Die Maschine läuft doch noch wie neugeboren, oder? Na, sagen wir wie kurz nach dem Masern. Na, hören Sie mal. Ich höre ja. Klingt ja auch soweit noch ganz manierlich. Aber die Karosserie... Du, was denn? Die zwei kleinen Beulen? Das ist doch wohl nicht der Rede wert. Die sind doch leicht wegzumachen. Ja, ja, aber da muss ich den Wagen erst in die Werkstatt geben, wenn nicht gerade ein Kunde so nehmen will. Was wollten Sie denn dafür haben? Wie viel wollen Sie denn geben? Sagen Sie, was Sie haben wollen. Na ja, ich dachte 4.000. Auf Wiedersehen. Na, Moment mal. Das ist ja nicht mein letztes Wort. Das ist Verhandlungsbasis, nichts weiter. 3,2 und keine Mark mehr. Nicht doch. Also, man hat sie mir als besonders gut zahlenden Händler empfohlen. Ja, sonst hätte ich Ihnen ja auch höchstens 2,9 geboten. Ja, also sagen wir 3,7. 3,4. Aber auch nur, damit ich meine Ruhe habe. Ja, ist gemacht. Entschuldige, ich habe mich ein bisschen verspätet. Ja, ein bisschen ist gut. Sitzt hier schon eine halbe Stunde. Naja, der hat so lange gebraucht, er wollte erst nicht. Was, erst? Also hat es doch noch geklappt? Ja. Na, wie viel? 3, also mehr war nicht rauszuholen. 3? Naja, sage ich ja, aber auch nur mit Gewalt. Na Mensch, was entschuldigst du dich? Ist doch prima. 3 Mille für den Schlitten. Naja, viel scheint der mal nicht zu verstehen. Na, dann rück mal raus. 2 für mich. 1 für dich. So was da abgemacht, ne? Naja, müssen wir erst zur Bank. Er hat mir einen Scheck gegeben. Was denn? Zur Bank? Jetzt? Die haben doch zu, Mensch. Naja, das wird ja nur noch bis morgen Zeit haben. Du brauchst mir jetzt bloß meine 1.000 Mark zu geben. Ja, denkst du, ja. Erst wollen wir mal den Scheck einlösen, ne? Ja, schön. Also, dann mach ich das. So, da bin ich. Na, wo ist denn mein gutes Stück? Sie, meine Frau wird Augen machen. Die ahnt ja noch gar nicht, was ihr bevorsteht. Wo haben Sie denn hingestellt? Ich sehe ihn gar nicht. Nein, können Sie auch nicht. Ich habe den Wagen in die Werkstatt gegeben. Was, in die Werkstatt? Ja, aber wieso denn? Ich sollte ihn mir doch jetzt abholen. Da war ein Fehler im Getriebe. So konnte ich Ihnen das Fahrzeug doch nicht ausliefern. Morgen soll er fertig sein. Ach, morgen? Ja. Das geht nicht. Ich brauche den Wagen heute. Sie hören doch, er ist in der Werkstatt. Sagen Sie, kann ich da vielleicht hinfahren und ihn mir da abholen? Nee, das wäre zwecklos. Er ist erst morgen fertig. Auf den einen Tag wird es ja wohl nicht ankommen. Ja, das sagen Sie. Ich bin blamiert, wenn ich hier ohne Wagen vom Platz gehe. Was soll ich denn machen? Ich kann es doch nicht ändern. Ich bin schließlich kein Betrüger. Ich konnte Ihnen das Fahrzeug nicht so aushändigen, nachdem ich den Fehler entdeckt hatte. Ich verspreche Ihnen, morgen am späten Vormittag haben Sie Ihren Wagen. Dein Gebieter lässt dich warten, meine Liebe. Es wird schon einen Grund haben. Er ist sonst eigentlich immer pünktlich. Na, von einem bestimmten Zeitpunkt an verliert jedermann seine Tugenden. Das kann ich von Edgar nicht sagen. Gott erhalte dir deine Illusion. Ich war damals bei meinem Hermann zeitig genug dahinter gekommen. Ich habe nicht erst gewartet, bis ich restlos aufwache. Und seit wir geschieden sind, verstehen wir uns jedenfalls besser. Ah, es geht ja auch anders, Lotte. Das siehst du ja bei uns. Ich bin bloß neugierig, was er für eine Überraschung hat. Soll ich es dir sagen? Du? Wieso? Weißt du es denn? Ich glaube, ja. Ich war nämlich gestern mit Hermann zusammen und er hat mit Edgar nämlich neulich darüber gesprochen. Nein, bitte sag nichts, Lotte, nein. Oh. Ich möchte nicht, dass Hermann Ärger mit Edgar kriegt. Wenn Edgar sich eine Überraschung für mich ausgedacht hat, dann soll er sie auch haben. Naja, wie du willst. Ich will ihm doch nicht die Freude verderben. Ach, da kommt er ja. Du, ach. Aber nach Freude sieht der nicht aus. Ach, du bist auch hier, Lotte. Ja, entschuldige, Herzl, aber... Ja. Ich konnte nicht eher, weißt du, ich habe... Mach doch nichts. Auf eine Überraschung wartet man auch ein bisschen länger. Ja? Ja, das beruhigt mich. Weißt du, Herzl, es hat nämlich heute noch nicht geklappt. Ach, da bin ich aber enttäuscht. Ich habe gedacht, du fährst mich jetzt nach Hause, Edgar. Aber Lotte... Was denn? Du hast dein Auto gekauft, Edgar? Na ja, ich habe bloß... Ach, du kannst einem auch alles verderben, Lotte. Entschuldige, aber Hermann hat mir doch erzählt, dass er dir den Tipp gegeben hat, wo du billig so eine alte Mühle kriegst. Was, alte Mühle? Du hast eine Ahnung, der Wagen musste nur noch mal in die Werkstatt. Ach, schon vorher? Ja, allerdings, damit er auch wirklich ganz und gar in Ordnung ist. So, nun weißt du es. Na ja, wenn Lotte so sowieso schon geplaudert hat, Herzl, dann... Fahren wir morgen gleich zusammen hin und holen uns den Wagen ab, was? Ja, Edgar, das macht doch nichts. Oh, ich freue mich riesig. Ja? Es ist wirklich immer noch eine Überraschung. Nein. Willst du mit reinkommen zur Bank? Ach, du wirst ja nicht gleich durchbrennen mit dem Geld, ne? Also dann bis gleich. Ja. Tja, tut mir leid, mein Herr. Wir können den Scheck nicht annehmen. Nicht annehmen? Wieso? Ich meine... Er hat keine Deckung. Das muss ein Irrtum sein. Möglich. Vielleicht hatte der Aussteller mit einer Zahlung gerechnet, die auf seinem Konto noch nicht gutgeschrieben war. Aber Sie müssen verstehen... Ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Was sagst du dazu? Das kann doch nicht wahr sein. Ach ja, nee, kann nicht. Ist aber... Du hast dich aufs Kreuz legen lassen von deinem Autohändler. Ach, ist ja nicht möglich, das ist doch eine große Firma. Ach, na und? Meinst du nur, die Kleinen machen pleite? Der Mann ist doch nicht pleite. Der hat doch einen ganzen Platz voller Autos. Wir gehen sofort hin und lassen uns das Geld in bar geben. Ach, du bist ja verrückt, Mensch. Vielleicht war er bloß vorsichtig und hat dir einen Scheck gegeben auf ein Konto, von dem er gewusst hat, dass es nicht reicht. Ach, der kann doch nicht misstrauisch gewesen sein. Er hat doch den Kraftfahrzeugbrief von mir gekriegt. Ja, trotzdem. Er ist ja auch egal. Pass mal auf, lass uns lieber bis morgen warten. Da versuchen wir es normal bei der Bank. Guten Tag, Rassenbrunn. Na, jetzt wird's ernst. Ja, ich merke schon. Sie haben sich Verstärkung mitgebracht. Ja, darf ich bekannt machen? Das ist meine Frau. Angenehm. Ganz auf meiner Seite, gnädige Frau. Tja, es tut mir leid, dass gerade Sie enttäuschen muss, aber der Wagen, den Ihr Gatte gekauft hat, steht leider auch heute noch nicht zur Verfügung. Wie bitte? Na, hören Sie das? Tja, ich bedauere, aber ich habe den Wagen noch nicht aus der Werkstatt zurück. Das ist doch nicht wahr. Leider doch. Was soll ich machen? Also dann geben Sie mir sofort mein Geld zurück. Aber ich bitte Sie, wir haben einen Vertrag. Jawohl, und nach dem Vertrag hatte ich schon gestern Mittag den von mir gekauften Wagen zu bekommen. Steht das im Vertrag? Nein, aber das hatten Sie versprochen. Na ja, ich wollte es ja auch halten. Dann habe ich hinterher den Fehler am Getriebe festgestellt. Wollen Sie mir einen Vorwurf draus machen, dass ich Sie redlich bedienen wollte? Ach. Ich habe den Wagen zur Werkstatt gegeben. Kann ich dafür, dass er noch nicht zurück ist? Ja, aber... Aber bitte, bitte, ich bin natürlich bereit, Ihnen Ersatz zu leisten, wenn Sie nicht mehr warten können. Obwohl das wirklich ein ausgezeichnetes Stück ist, das Sie da gekauft hatten. Aber meinetwegen, wenn Sie nicht mehr warten können. Ich bin zu einer Ersatzleistung bereit. Ich stelle Ihnen gerne einen anderen Wagen zur Verfügung. Hier, den dort zum Beispiel. Ja. Na, der ist ja wunderschön. Ach, war der andere auch so, Edgar? So ziemlich. Na, der hier ist schöner, kein Zweifel. Ja, der andere hatte aber keine Beulen. Aber ich bitte Sie, die zu beseitigen, ist doch eine Kleinigkeit. Warum nehmen wir da nicht den, Edgar? Meinst du? Na, sicher. Naja, schön, aber... Ja, aber, sehr richtig, mein Herr. Dieser Wagen ist um 300 Mark teurer. 300 Mark. Mit Beulen. Also, ich möchte Ihnen entgegenkommen, meine Herrschaften. Der Wagen hat tatsächlich drei kleine Beulen. Das steht allerdings gerade einem so schnittigen Volkswagen gut. Wieso? Da hat man doch den Eindruck, am Steuer sitzt noch ein sportlicher Fahrer. Aber gut, kleiner Schönheitsfehler. Ich komme Ihnen entgegen. Ich überlasse Ihnen das Fahrzeug zum gleichen Preis. Na, Edgar, da greifen wir doch zu. Ja, wenn du meinst, Herze. Du fährst wie ein junger Gott, Edgar. Ich bin ganz stolz auf dich. Ja, aber... Doch, wirklich. Du fahr mal langsamer. Ja? Da kommen die Müllern an, ja. Hast du gesehen, wie die guckt? Ja, hoffentlich hat sie die Beulen nicht gleich gesehen. Ach, du hast doch gehört, was der Autohändler gesagt hat. Das ist doch gerade gut für einen sportlichen Fahrer. Auch die Beulen, die kann uns auch ein anderer gemacht haben. Auch der werde ich schon was erzählen. Ja, hast du recht, Herzl, aber morgen, da hätten wir vielleicht den ohne Beulen gekriegt. Och, morgen... Tut mir leid, mein Herr, aber diesen Scheck können wir leider nicht einlösen. Ach, warum nicht? Weil er nicht gedeckt ist. Hm. Ach, sowas. Dann fahren wir jetzt sofort zu dem hin und lassen uns das Auto wiedergeben. Ach, du bist auch verrückt. Wieso? Umso besser, wenn wir es wieder haben. Was kann da passieren? Ja, gesetzt den Fall, er hat's nicht mehr, weil... Ja, du weißt doch schon. Nee, weiß ich nicht. Wieso, weil? Oh, naja, weil es die Polizei weggeholt hat. Ach, Quatsch. Außerdem, wenn sich das herausstellen würde, wären wir ja auch gleich wieder weg, nicht? Erstmal haben wir doch ihn am Kragen, weil sein Scheck keine Deckung hat. Ja, schön. Wenn du denkst, fahren wir hin. Tut mir leid, meine Herren, das muss ein Versehen der Bank sein. Nee, also wir waren bei zwei verschiedenen Banken. Ihr Scheck hat keine Deckung. Na schön, das kann ja mal vorkommen. Wenn Sie ein paar Tage Geduld gehabt hätten. Ich wusste ja nicht, dass Sie es so eilig haben. Na, also hören Sie mal zu, Sie machen uns ja Spaß. Sie haben ehrliche Ware gekriegt, dafür kann man auch ehrliches Geld verlangen. Nehmen Sie Ihren dreckigen Scheck wieder und wir kriegen unseren Wagen wieder zurück. Ja, Muss ich bedauern, meine Herren. Was soll das heißen? Ich kann Ihnen den Wagen nicht geben. Er ist nicht hier. Komm. Nee, wieso denn? Also, wo ist der Wagen? Da fragen Sie noch. Können Sie sich das nicht selber sagen? Komm doch. Wenn ich nicht sofort mein Geld bekomme, verlange ich den Wagen zurück. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass der Wagen nicht hier ist. Bilden Sie sich ein, dass ich ihn mit diesen Beulen überhaupt verkaufen kann? Der Wagen steht in der Werkstatt zum Ausbeulen und Lackieren. Ach so. Ja, und wenn Sie bereit sind, die Reparaturkosten zu bezahlen, können Sie ihn morgen wiederkriegen. Nein, sofort. Oder das Geld und keinen faulen Scheck. Oder wir gehen jetzt zur Polizei. Ach, du bist doch verrückt. Also was ist nun? Ich werde Ihnen einen anderen Scheck geben. Auf eine andere Bank. Was ist denn nun los? Er springt nicht an. Hörst du das nicht? Ja, aber warum springt er nicht an? Ach, Edgar, wenn jetzt die Müller hinterm Fenster steht. Lass mich mit der Müller in Ruhe. Ich hab den Wagen für uns gekauft. Tch. Lach nicht so blöd. Das kommt beim neuesten Wagen vor, dass er mal nicht anspringt. Aber das ist ja nicht der neueste. Steig mal aus bitte und schieb. Was denn? Ist das dein Ernst? Ja, was denn sonst? Vielleicht ist die Batterie kaputt, dann geht's eben nur mit der Lichtmaschine. Die Batterie, die war wirklich im Eimer, Herr Kriminalbeamter. Mhm. Wir haben dann den Wagen aber wenigstens noch so weit in Fahrt gebracht, dass ich bis zu dem Händler hinkam. Ja. Ja, und der hat dann gesagt, das sei nicht das Einzige mit der Batterie, nach seiner oberflächlichen Feststellung, ne? Und selbstverständlich, hat er gesagt, würde er die Mängel auf dem Kundendienstweg kostenlos beseitigen lassen. Ja, das ist ja wohl selbstverständlich. Ah ja, und dann hat er noch gesagt, wir sollten uns den Wagen am übernächsten Tag wieder abholen. Ja, und? Ja, da war dann aber immer noch nicht der Wagen zurück aus der Werkstatt. Und tags darauf war genau dasselbe. Hm. Ja, und an diesem Tag, da sehe ich da plötzlich den Wagen, den ich eigentlich ursprünglich gekauft hatte. Na, dann geben Sie mir doch den mit. Das war ja eigentlich meiner. Ich habe ja dann den anderen nur aus Verlegenheit genommen. Sagen Sie mal, was stellen Sie sich denn vor? Wieso? Sie können doch hier nicht alle paar Tage ein neues Auto eintauschen. Sie hätten ja nicht warten wollen auf dieses Fahrzeug. Inzwischen ist das natürlich verkauft. Na, dann geben Sie mir endlich das wieder, das Sie mir dafür angedreht hatten. Moment, erlauben Sie mal, was heißt angedreht? Verbitt mir solche Ausdrucksweise, ja? Was sagen Sie dazu, Herr Kriminalbeamter? Naja, ich verstehe natürlich Ihren Ärger. Ärger nennen Sie das? Dieser Mann ist doch ein Betrüger. Und dann spielt er sich noch auf. Ja, ich will nicht ausschließen, dass dieser Gebrauchtwagenhändler keine sauberen Geschäftsmethoden anwendet. Hm. Wir haben schon ein paar andere Anzeigen gegen ihn vorliegen. Na also? Ja, nur bis jetzt handelt es sich ausschließlich um Differenzen, die nur privatrechtlich zu klären sind. Sie können den Mann selbstverständlich verklagen. Ja, da hat doch die Kripo ganz recht, Edgar. Solange man dem Mann keine Betrügerei vorwerfen kann. Und wie nennst du das, Hermann, wenn der Mann jedes Mal mit einer anderen Ausrede ankommt? Ich hab doch meinen Wagen heute noch nicht wieder. Und den Händler hast du mir empfohlen. Oh, entschuldige, aber ich habe bis jetzt über den Rastenbund nur Gutes gehört. Na, was ist? Nichts ist. Der neue Scheck ist ebenso wenig gedeckt wie die beiden anderen. Ach, das ist ja ein Ding. Na, was jetzt? Also, na, hin zu dem Kerl und den Wagen endlich wieder wegnehmen. Ach, das ist doch Irrsinn, Mensch. Vielleicht weiß der längst, was los ist und hat uns deshalb mit ungedeckten Schecks abgespeist. Also, ich bin dafür. Ich meine, wir sind uns auch klar darüber, dass die Sache eben schiefgegangen ist. Na, da werden wir nicht noch dort rumstochern. Ach, du bist ja lahm, Mensch. Ach, so ein Objekt gleich mit Kraftfahrzeugbrief im Handschuhkasten, das kriegen wir doch nicht alle Tage. Da! Mensch, sieh doch mal! Da fährt ja unser gutes Stück. Ich wär verrückt. Mensch, du hast recht. Ja, also kein Gedanke, dass die Polizei den hat. Dieser Strolch hat ihn längst wieder verkauft. Also kein Wunder, dass wir ihn nicht wiederkriegen können. Ja, und was willst du machen, wenn er uns kein Geld gibt? Wir können ihn doch gar nicht anzeigen. Na, was sagst du nun? Prima, Hottchen. Hast du gut gekauft. Ja, genau genommen ein Spottgeld für das flotte Stück. Ja, eigentlich gar nicht ganz zu verstehen. Aber vielleicht hat er die paar kleinen Beulen einkalkuliert. Och, die machen mir gar nichts. Die bringen wir doch alleine weg. Na, was denn? Soll ich mal ein bisschen aufdrehen? Mach mal, wenn wir nicht erwischt werden dabei. Och, jetzt hier draußen. lass mal gut sein. Nimm meinen Zahn weg. Angst, oder? Ja, aber nur, dass wir erwischt werden. Hast du eigentlich alles auf einmal bezahlt? Ja, zwei Drittel. Für den Rest habe ich 6 Monate Zeit. Das geht, ja. Du, was denn jetzt? Da ist Polizei hinter uns. Na und? Die wollen uns aber offenbar einholen. Och, lass es doch. Wir fahren doch längst wieder ganz normal. Du, die überholen uns. Da haben wir es. Die strecken die Kelle raus. Du sollst anhalten. Guten Tag. Die Fahrzeugpapiere bitte. Hey. Führerschein und Personalausweis. Ja, bitte, Herr Wachtmeister. Was ist denn hier? Danke. Steigen Sie bitte aus. Ja, wieso? Was ist denn los? Ich denke, das werden Sie wissen. Dieses Fahrzeug ist vor 3 Tagen als gestohlen gemeldet worden. Aber Herr Wachtmeister, ich habe diesen Wagen vor gut 2 Stunden gekauft. Ganz richtig, bei einer Firma für Gebrauchtwagen. Tja, der junge Mann, der da von einer Polizeistreife in einem gestohlenen Fahrzeug gestellt worden ist, kann nachweisen, dass er die Wahrheit gesagt hat. So. Ja, das Fahrzeug ist von ihm ordnungsmäßig bei einem Gebrauchtwagenhändler erworben worden. Und zwar bei einem Horst Rastenbrunn. Dieser PKW ist wiederum durch Rastenbrunn mit allen Papieren, also auch dem Kraftfahrzeugbrief, regulär angekauft worden. Aber weniger regulär war, dass der Herr Rastenbrunn, also wie sich in der Folge unserer Ermittlungen herausstellt, ja, den Kaufpreis mit ungedeckten Schecks beglichen hat. Ja. Das erfahren wir nur durch einen Zufall. Denn die beiden Verkäufer hatten sich nicht mehr sehen lassen. Naja, wahrscheinlich, weil sie sehr gut um die Herkunft des durch sie verkauften Fahrzeugs wussten. Ja. Groteskerweise schließlich war dieses Fahrzeug auch das, das einer der bei uns Anzeigenden als Ersatz entgegengenommen hatte für einen PKW, den er ureigentlich gekauft hatte. Ja, und der dann angeblich immer wieder noch in der Werkstatt war. Ja. Ja, fest steht hier auf alle Fälle zunächst mal, dass der Herr Rastenbrunn ein Fahrzeug mehrmals verkauft hat. Richtig, ja. Und damit ist bereits der Tatbestand eines Betruges gegeben. Jawohl. Aber das ist ja noch nicht alles. Nein, wie das manchmal so ist, wir bekommen eine Anzeige, vielleicht auch 2, womöglich 3 und bei keiner haben wir eine rechte Möglichkeit einzugreifen, weil es sich mehr um privatrechtliche Differenzen handelt und nicht um eine Straftat. Ja, trotzdem behalten wir so etwas immer im Auge. Ja, das ist doch selbstverständlich. Und nach alter Erfahrung, aus guten Gründen, eines schönen Tages kommt wieder eine Anzeige, dann noch eine und mit einem Mal kommen 3, 4, 5 zur gleichen Zeit. Ja, weil sich auch hier wieder das alte Wort als richtig erweist. Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht. Tja. Also da fängt einer mit krummen Sachen an. Die gehen gut. Man kann ihm nicht recht etwas nachweisen. Und das bestärkt ihn. Er macht weiter. Immer weiter, wird kühner und steckt mit einem Mal schon ganz dick mitten in einer ganzen Serie von Straftaten. Herr Rastenbrunn, ich hatte Ihnen meinen Wagen verkauft. Ja, ich weiß. Ja, und ich war dummerweise damit einverstanden, dass Sie mir als Bezahlung einen Wechsel gegeben haben. Wieso dummerweise? Weil der Wechsel geplatzt ist. Warum tun Sie so harmlos, Herr? Ich bitte Sie, sowas kann doch mal vorkommen. Oh nein, sowas darf nicht vorkommen. Geben Sie mir meinen Wagen zurück, oder? Den Wagen zurück? Wie stellen Sie sich das vor? Der ist doch inzwischen längst weiterverkauft. Ach nee. Na, was dachten Sie denn? Dachten Sie, ich kaufe Autos auf, um sie mir hier hinzustellen? Das ist doch ohne Unverschämtheit, der Kriminalbeamter. Ja, ganz zweifellos. Aber sagen Sie, haben Sie nicht selbst einen groben Fehler dabei gemacht? Ein Fehler? Ich? Ja. Na, meinen Sie, weil ich einen Wechsel als Zahlung angenommen habe? Na, das nicht. Jedenfalls nicht direkt. Nur eine Frage. Haben Sie schon mal ein Auto gekauft und dafür nicht gleich den vollen Kaufpreis bezahlt? Das hat auch jeder schon mal gemacht. Ja, da ging es ja gar nicht zu sagen. Aber dann werden Sie sich doch wohl erinnern, dass man Ihnen vor völliger Bezahlung auch nicht den Kraftfahrzeugbrief ausgehändigt hat, stimmt's? Allerdings. Ja, sehen Sie. Aber Sie haben, als Sie Ihren alten Wagen an den Händler Rastenbrunn verkauft haben, auch gleich den Kraftfahrzeugbrief dazu gegeben. Ja, ohne Kraftfahrzeugbrief, der bescheinigt ja letztlich das Besitzrecht an dem Wagen. Sehr richtig. Na sehen Sie, ohne den kann man doch keinen Wagen verkaufen. Ja, ich muss noch mal sagen, sehr richtig. Na also. Ja, aber entschuldigen Sie, das Besitzrecht und die Dokumentierung eben dieses Besitzrechts überlässt man doch nur jemand, der das Fahrzeug auch voll bezahlt hat. Darum geht's doch hier. Sie aber haben das wichtigste Dokument dafür schon hergegeben, bevor Sie Ihr Geld hatten. Na, das stimmt allerdings. Ja, nur sehen Sie. Und Sie haben es dem Herrn Rastenbrunn leicht gemacht, den Wagen zu verkaufen, der genau genommen, also bis zur Bezahlung, doch noch Ihr Eigentum war. Aber Wenn es Ihnen ein Trost sein sollte, Sie sind nun mittlerweile bei weitem nicht der Einzige oder auch nur Zweite, Vierte, Sechste, der einen Fehler gemacht hat und damit auch auf diesen Herrn Rastenbrunnen hereingefallen ist. Wir haben diesem Herrn als Berliner Werkvertretung ein Ausstellungsstück unseres neuesten Modells zur Verfügung gestellt für ein paar Wochen. Als wir es dann nicht wiederbekommen haben, nach immer vergeblichen Mahnungen, mussten wir plötzlich feststellen, dass Herr Rastenbrunn diesen PKW einfach auf seine Rechnung verkauft hat. Tüchtig, kann man da nur sagen. Sehr tüchtig. Also wirklich. Ja, noch tüchtiger ist, dass der Herr Rastenbrunn nicht nur diese eine Werkvertretung, wie man so sagt, aufs Kreuz gelegt hat, sondern auch vier andere in Berlin, mit deren Ausstellungswagen er genauso verfahren ist. Insgesamt, das ergeben unsere Ermittlungen, hat dieser Autohändler, der vom Beruf eigentlich Bierzapfer ist, ja, Sie haben richtig gehört, Bierzapfer, naja, aber schließlich haben wir eine Gewerbefreiheit und da kommt es nicht immer darauf an, was man ursprünglich gelernt hat, Hauptsache, man macht es dann richtig. Ja, und der Rastenbrunnen hat es richtig gemacht, also jedenfalls auf seine Weise. Insgesamt hat er 80 Kunden geschädigt durch Unterschlagung, unberechtigte Verkäufe, Wechselbetrug, Scheckfälschung, mehrfache Verkäufe desselben Wagens, die er dann unter Vorspiegelungen zurückbehalten oder zurückgefordert hat, durch Versicherungsbetrug und Inkasso von Versicherungsprämien, die er niemals abgeführt hat. Ja, insgesamt, also zunächst mal überschlägig, hat dieser Autohändler einen Schaden von mehr als 50.000 Mark zustande gebracht. Leider müssen wir dazu sagen, es ist ihm von vielen sehr leicht gemacht worden. Gar kein Zweifel. Gehen Sie mal zu Ihrem Gemüsehändler und verlangen Sie Ware, ohne zu bezahlen. Oder geben Sie ihm Geld, ohne zu erwarten, dass er Ihnen wenigstens einen Blumenkohl dafür aushändigt. Ja, und da fragen wir uns eben, warum machen Sie es eigentlich in Bezug auf Automobile anders?